Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Handspiel. Heute mit DJ Daku. Sputnik Heimspiel. Thank you. Deine Richtung, dein Stil. Zeig's uns und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Darko. Ich bin Mathe-Geister, ich bin Mathe-Geister. Sputnik Heimspiel. Ein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch! Sputnik Heimspiel! Jetzt mit DJ Daku! Oh, dein Set auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Thank you. dein Wochenende, dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Daku. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. Thank you. dein DJ on air? Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Daku.